Wer sich in den virtuellen Hexenkessel moderner Online-Debatten begibt, der wird schnell feststellen, dass den meisten Disputierenden nichts ferner liegen könnte, als sich an die Regeln der redlichen Diskussions- und Argumentationsführung zu halten. Vor allem dann nicht, wenn eine Argumentation nur als Mittel dazu dienen soll, die eigenen ideologischen Überzeugungen unter allen Umständen zu verteidigen, anstatt den Prozess der Wahrheitsfindung voranzutreiben. Aber auch mit den besten Intentionen lassen sich Fehler in der Logik oder Argumentation nicht gänzlich vermeiden, da jeder Mensch die Neigung zum sogenannten Bestätigungsfehler, auf Englisch Confirmation Bias, besitzt und es grundsätzlich immer weniger Anstrengungen verursacht, wenn man sich anstatt einer komplexen, eine simple Problemlösung zurechtlegt. Die einzige effektive Maßnahme gegen diese fehlerbehafteten Denkweisen sind eine permanente, kritische Betrachtungsweise der eigenen Ideen und Überzeugungen sowie eine gesunde Skepsis gegenüber den Meinungsäußerungen und den Argumenten anderer. Ein hilfreiches Mittel dafür ist die Fähigkeit, logische oder argumentative Fehlschlüsse, auch Sophismen genannt, zu erkennen und zu widerlegen. Darum heißt es heute: Um zu verstehen, was ein argumentativer oder logischer Fehlschluss ist, müssen wir zuerst klären, was überhaupt ein Argument ist. Allgemein gesagt sind Argumente Aussagen, die zur Begründung anderer Aussagen verwendet werden. Klassischerweise besteht ein Argument aus einer oder mehreren Prämissen und einer Konklusion. Die Prämisse stellt eine Voraussetzung oder eine Annahme dar. Aus dieser wird dann eine logische Schlussfolgerung gezogen, welche als Konklusion bezeichnet wird. Für eine Illustration dieses Konzepts wird häufig folgendes Beispiel verwendet. Prämisse 1. Immer wenn es regnet, wird die Straße nass. Prämisse 2. Es regnet. Konklusion. Die Straße wird nass. Auch wenn dieses Beispiel vermutlich die meisten mit den Augen rollen lässt, um darauf ein "Ja klar, ist doch auch logisch" auszusprechen, so sollte man die logische Struktur hinter einem Argument nicht sofort als trivial abstempeln. Um zu zeigen, wie einfach sich mit der gleichen Struktur ein logischer Fehler produzieren lässt, muss das Schema nur minimal umgestellt werden. Prämisse 1. Immer wenn es regnet, wird die Straße nass. Prämisse 2. Die Straße ist nass. Konklusion. Es regnet. Dieses Argument beinhaltet einen logischen Fehlschluss. Die Straße kann nämlich auch aus anderen Gründen nass geworden sein. Zum Beispiel, weil jemand einen Eimer Wasser ausgeschüttet hat. Fehlschlüsse lassen sich leicht erkennen, wenn die Inhalte eines Arguments simpel und übersichtlich sind. Je komplexer eine Thematik jedoch wird und je häufiger zum Beispiel mit statistischen Daten und Wahrscheinlichkeiten gearbeitet wird, desto schwieriger wird es, etwaige Fehlschlüsse zu erkennen. Ein Beispiel. Prämisse 1. Menschen bekommen Geld, wenn sie einer Arbeit nachgehen. Prämisse 2. Frauen erhalten laut einer statistischen Datenerhebung im Durchschnitt 23% weniger Geld als Männer. Konklusion: Frauen werden bei der Bezahlung für ihre Arbeit benachteiligt und diskriminiert. Der logische Fehler lässt sich nur entdecken, wenn man sich neben der Struktur auch den Inhalt des Arguments anschaut. Auch wenn beide Prämissen wahr sind, so lässt sich aus diesen nicht die aufgestellte Konklusion ableiten. Schließlich kann der Geschlechterunterschied in der Bezahlung auch durch andere Faktoren ausgelöst werden, die bei der Erhebung der statistischen Daten nicht oder nur unzureichend berücksichtigt wurden. Prämisse 2 ist eine schwache Annahme, da sie zwar einen Hinweis darauf gibt, dass ein Geschlechterunterschied besteht und somit zum Beispiel zu weiteren Untersuchungen anregen kann, es lässt sich damit jedoch nicht die aufgestellte Konklusion stützen. Diese Variante eines Fehlschlusses wird als non sequitur bezeichnet, lateinisch für es folgt nicht, und stellt einen der häufigsten Fehler in der logischen Schlussfolgerung dar. Während Fehlschlüsse einerseits aufgrund von Fehlern im logischen Denken und somit unbeabsichtigt auftreten können, so können sie jedoch auch bewusst verwendet werden, um eine Diskussion für sich zu entscheiden. Die bewusste Verwendung von Fehlschlüssen bezeichnet man als Sophismus oder in der Steigerungsform auch als Scheinargument. Ein Sophismus bzw. ein Scheinargument unterscheiden sich von einem Fehlschluss dahingehend, dass der Urheber des Sophismus bewusst rhetorische Mittel anwendet, um die anderen Disputierenden oder die Zuhörer zu täuschen und diese damit selbst zu logischen Fehlschlüssen zu verleiten. Ein Sophismus muss nicht zwingend einen logischen Fehler aufweisen und deshalb muss zum Erkennen solcher immer der Inhalt eines Arguments kritisch begutachtet werden. Sophismen weisen sich vor allem dadurch aus, dass sie entweder schwache Prämissen beinhalten, aus denen sich nur scheinbar die behauptete Konklusion ableiten lässt, oder dass die Prämissen nur scheinbar überhaupt eine Relevanz für die aufgestellte Schlussfolgerung haben. Ein ebenfalls häufig auftretendes Beispiel für eine schwache Prämisse ist zum Beispiel das No True Scotsman-Argument, auf Deutsch kein wahrer Schotte. Ein Beispiel würde wie folgt aussehen. Das hat mit Feminismus nichts zu tun. Ich sage das jetzt am Anfang direkt einfach, weil halt dieser Vorwurf immer wieder kommt, dass Feminismus irgendwie Männerfeindlichkeit ist oder dass das auch eine Form von Sexismus ist. Aber das ist natürlich Quatsch, weil zu behaupten, Feminismus wäre irgendwie Sexismus oder irgendwie radikale Männerfeindlichkeit, ist genauso wie zu behaupten, Islam ist gleich IS oder irgendwas anderes. Also klar gibt's immer Idioten, die irgendeine Bewegung nicht ganz verstehen und daraus irgendeine Ideologie machen, aber das heißt nicht, dass Feminismus im Kern so ist. Denn was ist Feminismus? Feminismus bedeutet einfach die Gleichstellung aller Geschlechter. Um zusammenzufassen, das Argument lautet: Alle Feministinnen setzen sich für die Gleichberechtigung der Geschlechter ein. Darauf folgt von der Gegenposition eine Widerlegung. Hier sind Beispiele von Feministinnen, die sich für eine Bevorteilung von Frauen und eine Benachteiligung von Männern stark machen. Darauf folgt das kein wahrer Schotter-Argument. Ja, aber keine wahre Feministin würde sich für Geschlechterungleichheit einsetzen. Daher sind die genannten Beispiele keine echten Feministinnen. Der Fehlschluss besteht darin, dass die schwache Prämisse des ersten Arguments nicht ausreicht, um die aufgestellte Konklusion zu stützen, da es keine objektiven Kriterien darüber gibt, ab wann sich jemand als Feminist oder als Feministin bezeichnen kann. Um trotzdem den Anschein eines korrekten Arguments zu wahren, wird auf die Widerlegung mit einem Sophismus geantwortet. Hierbei wird die ursprüngliche Menge, nämlich alle Feministinnen, in eine Teilmenge neu definiert, nämlich der wahren Feministinnen. Das Problem liegt jedoch nicht im logischen Aufbau des Arguments, sondern im Inhalt des Arguments, nämlich in der fehlenden Definition einer wahren Feministin. Einen weiteren Sophismus stellt der sogenannte rote Hering dar. Hierbei versucht der Disputierende, sein Gegenüber bzw. das Publikum zu täuschen oder vom besprochenen Thema abzulenken, indem er ein neues Argument einführt, welches zwar logisch korrekt sein kann, inhaltlich aber irrelevant ist. Eine häufig auftretende Unterform des roten Herings ist das Strohmann-Argument. Dabei wird entweder versucht, die gegnerische Position verzerrt darzustellen, um sie einfacher widerlegen zu können, zum Beispiel indem man bestimmte Aussagen verallgemeinert oder übertrieben darstellt, oder es wird direkt eine fiktive Gegenposition erfunden, von der man behauptet, dass diese von der Person oder Gruppe vertreten wird, die der Disputierende kritisieren möchte. Es wird sich also an einem falschen Abbild der Gegenposition abgearbeitet, dem namensgebenden Strohmann. Ein Beispiel dafür sieht wie folgt aus. In was für einer Welt leben wir eigentlich, in der Frauen nicht anziehen dürfen, was sie wollen oder Alkohol trinken, ohne gleich befürchten zu müssen, dass sie vergewaltigt werden? In was für einer Welt leben wir eigentlich, in der Vergewaltiger noch in Schutz genommen werden und als die armen, armen Opfer einer leicht bekleideten Frau dargestellt werden? André Teilzeit bezieht sich hier auf das Vorkommen von Victim Blaming, also die Behauptung, dass Opfer einer Vergewaltigung selbst schuld an dem sind, was ihnen widerfahren ist, zum Beispiel, weil sie sich auf eine bestimmte Art und Weise gekleidet haben. Daraus baut er folgenden Strohmann. Anstatt sich für die Opfer von Vergewaltigungen einzusetzen, werden stattdessen Entschuldigungen für Vergewaltiger gesucht. Um das zu ändern, brauchen wir Feminismus. André Teilzeit argumentiert hier gegen eine fiktive und überzogene Gegenposition, die vermeintlich durch eine namentlich nicht genannte Gruppe von Personen vertreten wird. Da die Gruppe anonym bleibt, kann auch niemand diese angebliche Gegenposition verteidigen, selbst wenn es jemand tun wollen würde. In vielen solcher Strohmann-Argumenten wird sogar gleich die gesamte Gesellschaft adressiert, um die maximale Verantwortungsdiffusion zu erreichen und eine Gegenrede im Keim zu ersticken. Mit den eigentlichen Argumenten seiner ideologischen Gegner, wie zum Beispiel, dass jeder Mensch eine Eigenverantwortung besitzt und Maßnahmen für die Garantie der eigenen Sicherheit ergreifen sollte, setzt er sich nicht auseinander. Sein Argument führt ins Leere und dadurch ist auch die von ihm gezogene Schlussfolgerung, dass wir für eine Veränderung Feminismus brauchen, fehlerhaft. And my head, I'd be scratching while my thoughts were busy hatching if I only had a brain. Während bei Sophismen noch zumindest versucht wird, den Anschein eines logisch schlüssigen Arguments zu wahren, so wird bei der Steigerung, also dem Scheinargument, vollständig auf eine korrekte Argumentationsführung verzichtet. In diese Kategorie fällt ein Fehlschluss, mit welchem wohl jeder konfrontiert wird, der auch nur 5 Minuten in einer Kommentarspalte auf Facebook, YouTube oder einer Nachrichtenseite verbracht hat. Die Rede ist vom Argumentum ad hominem, dem persönlichen Angriff. Hierbei wird versucht, die Argumente des Gegners zu entkräften, indem man den Gegner selbst in Frage stellt. Zum Beispiel, indem man bestimmte Charaktereigenschaften, die Motive oder das Verhalten einer Person als angeblichen Beweis dafür verwendet, dass die Gegenposition falsch sein muss. Hierzu zählen unter anderem das Geschlecht, die Hautfarbe, die vermeintliche Zugehörigkeit zu einer Gruppe, Herkunft, Rechtschreibung und Grammatik, Fehlverhalten in der Vergangenheit, auch wenn es völlig irrelevant für das besprochene Thema ist, und der Vorwurf der Befangenheit oder eigennütziger Motive. Der logische Aufbau ist immer identisch. Prämisse: Mein Gegner hat diese Charaktereigenschaft, diese Gruppenzugehörigkeit oder dieses Motiv. Konklusion: Alles, was er sagt, ist falsch. On the other end, who's saying these things directly to you, and they're saying them directly to you, that's a whole other level of harassment, really. Diese Endstufe der Argumentationsführung findet sich häufig in sehr stark ideologisch geprägten Personen. Die Denkweise lautet dann oft: Jeder, der nicht meine Weltanschauung teilt, liegt falsch. Und weil ich weiß, was richtig ist, kann ich jedes Gegenargument ignorieren. Ein Schwarz-Weiß-Denken ist ab diesem Punkt unvermeidlich und eine differenzierte Problemlösung unmöglich. Es ist deshalb wichtig zu wissen, wie eine korrekte Argumentationsführung funktioniert, da sich nur so eine kritische Denkweise erlernen und konsequent aufrechterhalten lässt. Das kritische Denken und eine gesunde Skepsis helfen dir nämlich nicht nur dabei, die argumentativen Fehlschlüsse deiner Gegner zu entlarven. Sie bewahren dich auch selbst davor, in die ideologische Falle zu tappen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben gebt und ein Abo dalasst. Ich mache aber nicht nur YouTube-Videos, sondern veröffentliche auch regelmäßig auf meinem Blog Beiträge, in denen ich mit kritischem und skeptischem Blick verschiedene Themen bearbeite. Den Link zu meinem Blog findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Dr. Rant.